Es gibt 6 Wochen voller Sommerferientage, bis die Schule beginnt und es ernst wird. Und so stellt sich wie jedes Jahr wieder die Frage, was tun, dass es ein toller Spaß wird. Wir könnten ins Weltall fliegen und Mumien erschrecken, den Eiffelturm hinaufspazieren, was Neues entdecken, dass es gar nicht gibt, nen Affen gut einschabonieren. Wellen reiten gehen, mit Strom und Licht hantieren, Frankensteins Hirn operieren. Auf Bergen Vögel sehen, ein ganzes Land einmal die Schwester mit Bart ausstaffieren. Heute ist einer dieser guten Tage. Wie es aussieht, wird es wahrscheinlich schon morgen nochmal 100.000 Mal besser. Weil jede Minute zählt, leg sofort los und nutzt den Tag. Denk daran, du kannst alles machen, was du nur magst. Denn heute ist ein grandioser Tag. Quer durch die Tundra, wir bauen ne Achterbahn und rodeln auf nem Bohnenberg. Entwerfen Programme, die sich alles merken und entzünden noch ein Feuerwerk. Zähmen Haie und fahren Monster Truck, wir fliegen durchs Weltall zum Mars. Wir reisen durch die Zeit und biegen Bäume um. Shiva macht auch riesen Spaß. Heute ist einer dieser guten Tage. Wie es aussieht, wird es wahrscheinlich schon morgen nochmal 100.000 Mal besser. Weil jede Minute zählt, leg sofort los und nutz den Tag. Und denk daran, du kannst alles machen, was du nur magst. Denn heute ist ein grandioser Tag. Nicht gesehen. Hinterm Haus bauen wir einen Gartenstrand, das machen wir im Handstand. Ein Einrad mit einem zweiten Rad, ein Luftschiff, das Applaus macht, ein Süßigkeitengreifarm, ein Sprungturm. Jetzt geht's los! Das ist fantastisch! Heute ist einer dieser guten Tage. Wie es aussieht, wird es wahrscheinlich schon morgen nochmal 100.000 Mal besser. Weil jede Minute zählt, nicht sofort los und nutzt den Tag. Denk daran, du kannst alles machen, was du nur machst. Das wird super, glaub mir. Heute ist einer dieser guten Tage. Ja, heute ist ein grandioser Tag. Heute ist einer dieser guten Tage. Ja, heute ist ein grandioser Tag.